Der Charme der Insolvenz. Im Spätwinter 2010 war absehbar, dass Hilfsmaßnahmen zur Rettung des griechischen Staatshaushalts letztlich das ganze No-Bail-Out-Prinzip und damit die tragende Säule des Maastricht-Vertrages zu Fall bringen würden. Um diese Problematik kreisten auch unsere Diskussionen im Vorstand der Bundesbank. Nach außen hielt sich die Bundesbank allerdings bedeckt und war als Stimme in der öffentlichen Diskussion nicht vernehmbar. Welche Kontakte des Präsidenten es in dieser Frage zur Bundeskanzlerin und zum Bundesfinanzminister gab und wie intensiv diese waren, war für mich im Vorstand nicht erkennbar. Am 17. März 2010 hielt ich in Salzburg einen Vortrag über Grundsatzfragen der Prognostik. Im nachfolgenden Interview mit den Salzburger Nachrichten wollte die Redakteurin aber nur meine Prognose zu Griechenland wissen und ließ nicht locker. Schließlich gab ich zu erkennen, dass ich eine Insolvenz Griechenlands im Vergleich zu einem Bruch des No-Bail-Out-Prinzips für das geringere Übel hielt. Das sei nicht nur ein richtiges Signal an alle unsolide wirtschaftenden Staaten, sondern es drohe bei einer finanziellen Unterstützung für Griechenland auch, dass ein Riesendruck auf die Europäische Zentralbank entsteht, die Geldpolitik so locker zu machen, dass man die Schulden auch mit Inflation abwenden kann. Damals schien diese Befürchtung weit hergeholt. Heute ist klar, dass zumindest der Druck in diese Richtung besteht. Das am 19. März veröffentlichte Interview wurde in einer Reihe deutscher Medien zitiert und bescherte der Pressestelle der Bundesbank einige lebhafte Stunden. Axel Weber rief mich an und bat mich, meine Aussage zurückzunehmen. Das wollte ich aber nicht. Und die Pressestelle erklärte daraufhin, es handelte sich bei dieser Äußerung um meine persönliche Meinung. Diese persönliche Äußerung von mir, einem zugegebenermaßen ganz unzuständigen Vorstandsmitglied, war die einzige Äußerung, in der jemand aus der Bundesbank im Vorfeld zu den Grundsatzentscheidungen, die am 25. März 2010 in Lissabon und am 7. bis 9. Mai 2010 in Brüssel fielen, öffentlich Stellung bezog. Als Axel Weber sich im EZB-Rat in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai richtigerweise gegen den Ankauf von Staatsanleihen positionierte, war es zu spät. Die Weichen für den Rettungszug waren viele Wochen vorher gestellt worden, nämlich mit dem Bruch des No-Bail-Out-Prinzips am 25. März in Lissabon, eine Woche nach meinem Interview. In Griechenland führte die Aufgabe des No-Bail-Out-Prinzips alsbald zu einer Drosselung des Reformtempos. Natürlich kann niemand sagen, wie die griechische Entwicklung bei einem Festhalten am No-Bail-Out-Prinzip weitergegangen wäre. Es wäre ja nicht der erste griechische Staatsbankrott gewesen. Mit der dann wohl unvermeidlichen Einstellung der Bedienung der Staatsschuld wären Zins- und Tilgungsausgaben entfallen. Eine Schließung des Primärdefizits im Staatshaushalt wäre dann aber keine unlösbare Aufgabe mehr gewesen, zumal es dank fehlender Möglichkeit, neue Kredite aufzunehmen, dazu auch keine Alternative gegeben hätte. Die Griechen hätten allerdings selbst über ihre Zukunft entscheiden müssen. Nicht einmal das Bild der bösen Deutschen wäre als Projektionsfläche für Konfliktvermeidung und Entscheidungsaufschub geblieben. Ein Aussetzen der Zahlung von Zins und Tilgung für die Staatsschuld hätte zwar ohne begleitende Maßnahmen die unverzügliche Insolvenz der griechischen Banken zur Folge gehabt. Für die Europäische Währungsunion und die EZB wäre es aber weitaus billiger gewesen, durch Kapitalzufuhr oder Garantien die griechischen Banken zu retten, als dem griechischen Staat zu helfen. Zwar hätte auch im Falle Griechenlands die allgemeine Erkenntnis gegolten, der Preis, den ein Schuldner bei jedweder Form von Zahlungsausfall einzukalkulieren hat, ist der Verlust seiner Kreditwürdigkeit für eine unbekannt lange Zeit. Die Souveränität zu entscheiden, ob er seine Schulden bezahlt oder nicht, kann er selbstverständlich nicht straffrei gebrauchen. Der Preis für die Souveränität des Schuldnerlandes ist im Falle drohender Überschuldung der sogenannte Sudden Stop in der Zahlungsbilanz. Es hätte aber auch kein Kapital für Zins und Tilgung mehr exportiert werden müssen, was die Zahlungsbilanz wesentlich entlastet hätte. In der Summe hätte eine Insolvenz Griechenland die Möglichkeit zu einem selbstverantworteten Neuanfang auf der Basis der eigenen Ressourcen gegeben. Wie bei insolventen Firmen auch, hätte durchaus die Möglichkeit bestanden, gegen Warenlieferungen bzw. Vorkasse Geld für lebensnotwendige Importe, etwa für Energie, Medikamente oder Vorprodukte der Industrie, zu erhalten.